Die Vereinigungsfahrradmarschgruppe des Vorbereitungskomitees der China-Koreaner für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, die vom gemeinsamen stellvertretenden Vorsitzenden Choi Soo-bong, stellvertretenden Vorsitzenden des Generalverbandes der China-Koreaner, geleitet wird, suchte den Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung, Mangyongdae, auf. Sie besichtigte auch das staatliche Geschenkmuseum, den Palast der Wissenschaft und Technologie, den Schülerpalast Mangyongdae und so weiter.